von Kirche und Imperialismus befassen. Herr Professor Gründer aus Münster wird den parallelen Vortrag zur kolonialen Mission im Deutschen Reich halten. Alle wissen, dass Herr Gründer zu den unseren lange ausgewiesenen Spezialisten in der Imperialismusforschung gehört, und er gehört vor allem zu denjenigen, die Kirche und Religion auch in der modernen Geschichte frühzeitig ernst genommen haben, was in Deutschland nicht unbedingt verbreitet war. Ich möchte aus technischen Gründen lieber dort sprechen, aber das ist ja auch immer meines Glück. In relation des Sitova, Kommissar Hempel, in Italiano. Ich habe auch das Mikrofon beiseite geschoben. Ich glaube, es ist nicht so laut. Andererseits, seit meinen Militärdienstzeiten bin ich es eigentlich gewohnt, deutlich und klar zu sprechen. Ich werde auch versuchen, langsam zu sprechen und trotzdem die 45 Minuten einzuhalten. Das mir vorgegebene Thema lautete Kirchen- und Kolonialpolitik, und ich denke, nur das kann ich heute leisten. Es ist im Grunde genommen viel spannender, Mission vor Ort zu beobachten, aber man muss sich dann auch an sein Thema halten. Ich habe es etwas umformuliert, was aber nicht weiter tragisch ist. Dem gleichen Inhalt entspricht Kirchen, koloniale Mission und kirchenpolitische Entwicklung im Deutschen Reich. Damit ist also eher ein metropolitaner Aspekt, der selbstverständlich immer auch mit der Peripherie verbunden ist, in den Mittelpunkt gestellt. Ich habe meinen Vortrag in drei Kapitel eingeteilt. Erstens die Stellung der Mission innerhalb der Kirche. Was hat sich also für die Missionen in der Kirche verändert? Denn Mission und Kirche ist nicht, wie wir vielleicht ansatzweise sehen werden, nicht unbedingt identisch. Zweitens Mission und deutscher Kolonialstaat, also die Regierungsebene, die offizielle Ebene, die politische Ebene. Und drittens Mission und Kolonialbewegung, also anknüpfend an das, was uns Herr Fröhlich über die Kolonialbewegung gesagt hat, werde ich den Missionsaspekt innerhalb dieser Bewegung versuchen zu untersuchen. Das Jahr 1884, also der Beginn der deutschen Kolonialexpansion, bedeutete einen tiefen Einschnitt für die Missionsgeschichte der beiden etablierten Kirchen in Deutschland. Der Grund liegt in dem seit jeher, und ich denke, das lässt sich nachweisen, engen historischen Zusammenhang von kolonialer Machtausweitung und christlicher Missionsausbreitung. In der Neuzeit liefert der iberische Expansionismus, Spanier, Portugiesen, das erste und wohl auch eindrücklichste Beispiel für dieses wechselseitige Verhältnis. Denn mit dem Aufbruch der Portugiesen und Spanier begann nicht nur die Ausbildung europäischer Kolonialherrschaft über einen Großteil der Erde, sondern auch die Welteroberung durch das Christentum. Bis dahin war auch das Christentum, wenn Sie sich eine Karte 1500 anschauen würden, wo gibt es Christen, kommen Sie auf dieses kleine Europa und einige wenige Exklaven. Schutzbedürfnis und Expansionsinteresse, aber auch die genuin christliche Sicht, dass sich der göttliche Heilsplan im weltlichen Kolonialismus offenbare, hatten die Missionare an die Seite der Kolonialeroberer getrieben. Kolonien und Kolonialismus sollten daher bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, bis in die 50er Jahre, ein providenzielles Hilfsmittel zur Verbreitung des Reiches Gottes bleiben. Nach dem Niedergang der weltpolitischen Vormachtstellung der Iberer seit dem Ende des 16. Jahrhunderts traten die protestantischen Mächte, Holland, England, Dänemark und so weiter, an ihre Stelle. Mit ihrer Kolonialgeschichte beginnt nun gleichzeitig die evangelische Missionsgeschichte. Einen mächtigen Impuls erhielt der Missionsauftrag der Kirche dann durch die neupietistische Erweckungsbewegung in England. Die von dort ausgehende Missionseuphorie erfasste den gesamten europäischen Protestantismus und hat auch das deutsche Missionswesen nachhaltig beeinflusst. So entstanden nach der Wende zum 19. Jahrhundert die großen protestantischen Missionsgesellschaften, Basler Mission, Berliner Mission, Rheinische Mission, Norddeutsche Mission, Leipziger Mission und so weiter. Aber erst die anhebende deutsche Kolonialexpansion, also 1884 folgende, machte die protestantischen Missionen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in ihrem Winkeldasein noch weitgehend als Pietisten, ja als Bucher bezeichnet, in Deutschland hoffähig, wie das Gustav Warnig mal formuliert hat, ein sehr prägnanter Ausdruck, die deutschen Missionen wurden hoffähig, das waren sie vorher beileibe nicht. Neue Missionsgesellschaften, nicht zuletzt mit spezieller Ausrichtung auf die deutschen Kolonien, kamen hinzu, wie die Gesellschaft für evangelisch-lutherische Mission in Ostafrika des bayerischen Pfarrers Ittermeier und die von dem deutschen Kolonialpionier Karl Peters mit initiierte evangelische Missionsgesellschaft für Deutsch-Ostafrika. Sie sehen schon am Wort, die Missionen sind auf deutsche Kolonien zugeschnitten. Die von der Kolonialbewegung ausgehende Förderung des Missionswesens, die mit kolonialen Eroberungen einhergehende Sicherheit auf dem Missionsfelde, sowie die Euphorie des Nationalprotestantismus im Zeichen der Reichsgründung führten schließlich zu einer engen Kooperation von protestantischer Mission und deutschem Kolonialstaat bzw. deutscher Kolonialbewegung, also zu dem, was man heute in der Fachterminologie koloniale Mission nennt oder auch Kolonialmission. Noch eindeutiger tritt der direkte Zusammenhang von kolonialer Betätigung und Missionsaufschwung im Fall des deutschen katholischen Missionswesens zutage. So existierten, als die deutsche Kolonialexpansion begann, in Deutschland kein ausgesprochener Missionsbetrieb und es waren keine Missionen da, die wie im Falle der protestantischen Missionen sofort die Versorgung der neuen Gebiete hätten übernehmen können. Nicht nur, dass es im Zuge der 1884 noch gültigen Kulturkampfgesetze den katholischen Orden ohnehin unmöglich gewesen wäre, die vorherige Tätigkeit im alten Umfang wieder aufzunehmen, geschweige denn neue Niederlassungen zu gründen, das deutsche Missionswesen, jetzt das katholische, war auch organisatorisch gar nicht auf die neue Aufgabe vorbereitet. Aufklärung, der Zusammenbruch der alten kirchlichen Ordnung in Europa im Zuge von französischer Revolution, napoleonischer Herrschaft und die großen Säkularisationen natürlich, die eben auch den missionarischen Orden oder missionierenden Orden die finanzielle Basis entzogen. Man denke nur an 1773, Aufhebung des Jesuitenordens. Das war der größte und mächtigste Missionsorden der Geschichte ja überhaupt. Alles dies war nicht vorhanden und führte eben dazu, dass das katholische Missionswesen mehr oder weniger am Boden lag. Der erneute Aufschwung dann in der Restaurationsphase, der zum Entstehen einer konservativ-romantischen, stark volksmissionarischen Laienbewegung führte und der in Parallele und in enger Verwandtschaft zur neupietistischen Erweckungsbewegung in England zu sehen ist, besaß seinen Schwerpunkt eindeutig im kolonisierenden Frankreich. Frankreich trat deshalb auch zu Beginn des 19. Jahrhunderts an die Stelle der alten iberischen Patronatsmächte Spanien und Portugal und übernahm die Führung der katholischen Mächte. Diese Einflüsse von Frankreich aus stärkten zwar den Missionssinn der deutschen Katholiken, ohne dass sich freilich in dem nicht kolonisierenden Deutschland eine eigenständige missionarische Infrastruktur gebildet hätte. Der Kulturkampf verhinderte zudem, dass die deutschen Katholiken nach 1870 ein dem Nationalprotestantismus vergleichbares Reichsgefühl entwickelten. Die eigentliche Heidenmission, wie das ja lange Zeit geheißen hat, traf aber auch in der katholischen Hierarchie auf eine nicht gerade günstige Atmosphäre. Missionsbegeisterte deutsche Katholiken konnten daher weiterhin nur in französischen Anstalten ausgebildet werden und unterstanden nicht deutscher Jurisdiktion. Dieser der Reichsregierung keineswegs willkommene Zustand, der schrittweise Abbau des Kulturkampfes So wie das Einschwenken des Zentrums als Fürsprecher der katholischen Missionen auf die kolonialpolitische Linie der Regierung 1888, wir haben eben davon gesprochen, schufen jedoch allmählich neue Konstellationen, die schließlich zu dem größten Missionsaufschwung des katholischen Missionswesens in Deutschland überhaupt führten. Im Laufe weniger Jahre emanzipierten sich unter anderem eben aus diesen französischen Missionskongregationen, nicht Ordenskongregationen, um eine zu nennen, Weiße Väter, Spiritaner, Herz-Jesu-Missionare, Maristen, Oblaten, wie sie alle heißen. Aus diesen Missionen, diesen französischen, emanzipierten sich nun die Deutschen, die den gleichen Namen trugen, aber deutsche Missionen waren. Dann kam noch die Steyler Mission hinzu, 1875, das war nun eine genuin deutsche Gründung. Dann die Palottina, eine italienische Gründung, Vincenzo Palotti, 1835 eine Mission begründet, die Palottina, die auch in Deutschland sehr wirksam waren und in deutschen Kolonien, Kamerun. Und schließlich die Missionsarbeit der Orden nach dem Kulturkampf, auch die durften wieder beginnen. Benediktiner von St. Ottilien, Franziskaner, Kapuziner und so weiter. Bei Kriegsausbruch 1914 richteten sich schließlich etwa 4/5 der Aktivität der katholischen deutschen Missionen auf die eigenen Kolonien. Das hing natürlich in erster Linie mit der Etablierung der eigentlichen Missionskongregation mit Ausnahme der Steyler in Deutschland während der Abbauphase des Kulturkampfes und ihrer vom Staat erzwungenen, allerdings bereitwillig akzeptierten Beschränkung auf die deutschen Kolonialgebiete zusammen. Dennoch erwies sich das deutsche katholische Missionswesen im hohen Maße als eine zeitliche Begleiterscheinung des deutschen Kolonialismus. Zitat: Auf den Schwingen der Kolonialbewegung, so hat es Josef Schmidtling freimütig eingestanden, der führende katholische Missionswissenschaftler, entstand neuer Missionssinn in der Heimat und neuer Missionserfolg in den Kolonien. Zitat Ende. Während das rapide wachsende katholische deutsche Missionswesen aber schließlich eine Ausweitung der Tätigkeit über die deutschen Kolonialgebiete hinaus erlaubte, ohne die Kolonialmission zu vernachlässigen oder ihren Vorrang in Frage zu stellen, führte auf protestantischer Seite die im Laufe der Kolonialzeit zunehmende Überzeugung von der nationalen Pflicht zur Kolonialmission und die Bereitschaft, zu ihren Gunsten ausländische Missionsfelder aufzugeben, oder zumindest die Arbeit auf ihnen einzuschränken, zu einer wesentlichen Verengung des Missionsverständnisses. Dieser zunehmende Nationalismus der Mission beeinflusste auch die Organisationsstruktur der Mission, womit ich gleichzeitig zum ersten Komplex meines Themas eben der Stellung der Mission innerhalb der Kirche überleite. Also erstens die Stellung der Mission innerhalb der Kirche. Die protestantischen Missionen, um mit ihnen zu beginnen, besaßen seit 1866 in der Bremer Kontinentalen Missionskonferenz ein übernationales Beratungsgremium, an dem deutsche, holländische, skandinavische und französische Gesellschaften teilnahmen. Nunmehr veranlasste der einflussreichste Vertreter der kolonialmissionarischen Auffassung, Friedrich Fabri, nach zeitgenössischem und auch heutigem Urteil gemeinhin als Vater der deutschen Kolonialbewegung bezeichnet, der veranlasste nun die Einberufung einer nationalen Missionskonferenz. Mit dieser erstmaligen Beschränkung der Teilnehmer auf den nationalen Missionskreis und der Hinzuziehung eines Vertreters der Reichsregierung markiert die Konferenz von 1885 einen Wendepunkt in der Geschichte der deutschen evangelischen Mission. Auf katholischer Seite erfolgte die Einrichtung einer koordinierenden Zentrale naturgemäß erst nach der Zulassungswelle der Jahre 94-96. Den ersten Anstoß gab ein Schreiben, und Sie sehen überall die Verbindung zur Kolonialbewegung und zum Kolonialstaat, den ersten Anstoß gab ein Schreiben von Seiten des Deutschen Kolonialmuseums, 1898 an die Leiter der in den deutschen Schutzgebieten tätigen Missionsgesellschaften, indem sie eingeladen wurden, sich an der Einrichtung des Museums zu beteiligen. Die oberen der sieben geladenen Genossenschaften, die also in den deutschen Kolonien tätig waren, trafen sich daraufhin bei Gelegenheit des Katholikentages in Krefeld am 24. August 1898. Auch in der Folgezeit fanden die Superiorenkonferenzen, so nannten sie sich, zumeist in Verbindung mit den Katholikentagen und unter Vorsitz des oberen der einladenden Kongregation statt. Und dann in der Reihenfolge der Zulassung weiterer Missionsorden sind die in diese Superiorenkonferenz aufgenommen worden. Das ist jedoch auch in der katholischen Mission bzw. in ihr politisch nahestehenden Kreisen nationalistische Bestrebungen gab, dokumentieren die Bemühungen nach der Jahrhundertwende, eine alle Missionsfaktoren einigende Missionszentrale in Berlin zu errichten. Hinter dieser Forderung standen meistens Vorwürfe über die Deutschfeindlichkeit des Lyoner Zentralrats des Werkes der Glaubensverbreitung, insbesondere vor allen Dingen nach der Trennung von Staat und Kirche in Frankreich 1905, glaubten eben nationalbewusste deutsche Katholiken, man müsse nun den Franzosen die Führung im Missionswesen abnehmen und man müsse sie selbst in die Hand nehmen. Es kam dann in Berlin 1905 zur Bildung eines Komitees unter der Leitung des hocharistokratischen Prinzen Arenberg und von Matthias Erzberger, oder die Resonanz dieses Komitees allerdings im Katholizismus keinen großen Anklang fand. Man hat gesagt, ja, wenn schon eine Missionszentrale, dann nicht in Berlin, dann in Köln. Die Hochburg des Katholizismus eben in Deutschland. So katholisch war man doch immerhin noch. Und einige wiesen auch darauf hin, in diesem Komitee, dass sie sagten, wir kriegen ja viel mehr Geld von den Franzosen, als wir da hinschicken. Also wären wir ja dumm, wenn wir da aussteigen würden. Also das Geld hat dann doch Gesicht. Als Multiplikator der Missionsinteressen und organisatorischer Rahmen der Diskussionen um Projekte, ich bin immer noch bei den Katholiken jetzt, dienten die seit 1848 eingerichteten Katholikentage. Diese jährlich stattfindenden Generalversammlungen der Katholiken Deutschlands waren primär keine politischen Veranstaltungen. Auf ihnen festigte und formierte sich jedoch die Einheitsfront des deutschen Katholizismus. Die jeweiligen Parolen gaben die Sprecher des Zentrums aus, sodass die Tagungen dann auch von ihren Gegnern gemeinhin als dessen Herbstmanöver oder Herbstparaden bezeichnet worden sind. Zwar hatten deutsche Missionare schon immer über ihre Tätigkeit, ihre Erfolge, ihre Probleme in den Kolonien berichtet. Aber der Besitz eigener Kolonien seit 1884 und erst recht die Zulassung deutsch-katholischer Missionsgesellschaften seit 1892 ließen das Thema Mission von einem Randgebiet zu einem zentralen Gegenstand der Verhandlungen und ab 1904 mit der Einrichtung eigener Missionsversammlungen, die von den Gesellschaften einberufen wurden, die Mission in den Kolonien betrieben, zu einem eigenständigen Bestandteil des organisatorischen Ablaufs jeden Katholikentages werden. Von einer Ablehnung der deutschen Kolonialerwerbungen war von Anfang an nie die Rede. Es gibt keine einzige Stimme, die kritisch in der Hinsicht gewesen wäre. Im Gegenteil, der deutsche Kolonialbesitz wurde als Stunde auch der katholischen Mission erkannt. Der Zentrumsabgeordnete und später langjährige Vorsitzende des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Alois Fürst zu Löwenstein, formulierte diese Erkenntnis in seiner vielgenannten Breslauer Katholikenrede von 1909 mit Blick auf die gesamte Missionsgeschichte, Zitat, heute haben wir eine Missionsgelegenheit wie vielleicht noch nie seit den Zeiten der Apostel, Zitat Ende. Das Zentrum sah es unter diesen Umständen geradezu als seine Pflicht an, sowohl auf die Integrierung von Christentum und Kultur in die Kolonialpolitik zu achten, als auch das Missionswerk selbst zu unterstützen, das es seinerseits wiederum als Unterlage und Rückhalt für die kolonialpolitischen Aktivitäten der Partei dienen konnte. Die Mission in den eigenen Kolonien stellte vor allen Dingen aber eine nationale Pflicht dar. Seit 1884 sah der deutsche Katholizismus das natürliche Betätigungsfeld für seine Missionare eben dort. Das Verben der auf den Katholikentagen mit größtem Beifall empfangenen und gefeierten Missionare, speziell für die deutschen Schutzgebiete, traf von vornherein auf eine empfängliche Zuhörerschaft. Die Anträge zur Empfehlung deutscher Missionsorden und Missionskongregationen sowie Sammelvereine und ihre einhellige Annahme gehörten daher zur stereotypen Zeremonie jedes Katholikentages. Der Empfehlung der Missionsgesellschaften folgten mit gleicher Regelmäßigkeit Anträge an die Reichsregierung, endlich sämtliche noch bestehenden kulturkämpferischen gesetzlichen Hindernisse zu beseitigen. Den innenpolitisch sozial defensiven Vorteil bei der Erfüllung dieser Forderungen betonte der Zentrumsabgeordnete Felix Porsch auf dem Koblenzer Katholikentag 1890, Zitat: Wir brauchen die Orden zum Schutze unseres gemeinsamen Vaterlandes. Wir brauchen sie zur Festigung des Thrones. Insbesondere nach der Zulassung der meisten Missionen bis 1896 sparten die Sprecher der Katholikentage denn auch nicht mit anerkennenden Worten zur Haltung der Reichsregierung gegenüber den Missionsbestrebungen, nachdem von den Missionsfeldern schon vorher ein ausgezeichnetes Zusammenwirken mit den Vertretern der deutschen Reichsregierung, Zitat Ende, gemeldet worden war. Zugleich hob man immer wieder den Nutzen der Mission auch für den Staat durch die Erziehung der Eingeborenen zur Arbeit und die Ergänzung des vom Staat physisch erzwungenen Gehorsams durch die innere Kolonisation hervor. Im gleichen Atemzug verwies man auf die absolute nationale Zuverlässigkeit der Katholiken. Um sich an Loyalität nicht überbieten zu lassen, sollte ein gesteigerter Reichspatriotismus im deutschen Katholizismus die unterstellte staatsbürgerliche Inferiorität kompensieren und das Misstrauen der protestantischen Umwelt abbauen. In dem Maße der Nationalisierung des Katholizismus im Zweiten Kaiserreich nahm sein imperiales und koloniales Engagement zu und umgekehrt. Nahezu bedingungslose Unterstützung fand der nationale Kurs der Mission schließlich in Rom. Grundsätzlich suchte die Kurie, alle unnötigen Friktionen mit der Reichsregierung zu vermeiden, im Zuge auch des Abbaus des Kulturkampfes nach 1878 also, kam ihr entgegen der Reichsregierung, wo immer sie konnte, viel weiter als das Zentrum und zeigte sich ihrerseits mit der Einstellung und dem Verhalten der deutschen Regierung alles in allem befriedigt. 1909 gab der vatikanamtliche Osservatore Romano dieser Zufriedenheit öffentlichen Ausdruck, indem er schrieb, und das sei eine Konzession an die Konferenzsprache, Che veramente i missionari sono i migliori amici della espansione coloniale di una nazione. War das gut? In den letzten Jahren vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges befanden sich sowohl das katholische als auch das protestantische Missionswesen auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung. Die Mission hatte einen festen Platz im kirchlichen Leben eingenommen. Obwohl die protestantische Mission weiterhin jede Verkirchlichung und eine landeskirchliche Mission ablehnte, führte die gemeinsame Pflicht gegenüber den neu erworbenen Kolonien doch zu einer engeren Verknüpfung und Zusammenarbeit. Die Kirchenbehörden unterstützten die Missionen durch die Bewilligung von Kirchenkollekten und sie übernahmen die Prüfung und Ordination der in den Gesellschaft tätigen Missionare. Seit 1897 fand keine Tagung einer Kreis-, Provinzial- oder Generalsynode der evangelischen Kirche in Deutschland mehr statt, auf der nicht als eigenes Thema die Förderung der Mission, insbesondere die Verstärkung der Missionsarbeit in den deutschen Kolonien, erörtert worden wäre. Missionsstunden, also besondere Gebetsstunden für die Mission, und die Behandlung der Missionen in den Predigten gehörten zum fest gegründeten Bestandteil des kirchlichen Jahres und in vielen Gemeinden wurde jährlich einmal ein Missionsfest gefeiert, das einzige Volksfest, das im Übrigen der Protestantismus geschaffen hat. In der Einrichtung von Missionskonferenzen und Missionsfesten folgten die Katholiken den Protestanten. Die Missionsfeste und Jubelfeiern der Mission enthielten stets auch ein Bekenntnis zur Kolonialpolitik und zur Weltpolitik des Reiches, wenn sie nicht gar in direktem Zusammenhang mit den großen Veranstaltungen der organisierten Kolonialbewegung standen, wie die seit 1905 in Verbindung mit den deutschen Kolonialkongressen eingerichteten allgemeinen katholischen Missionsfeiern in Berlin. Den gleichen kolonialpropagandistischen Effekt bewirkten die zahllosen Missionsblätter und volkstümlichen Missionsschriften sowie Kompendien und Lehrbeispielsammlungen, die den Missionsgedanken in Gemeinde, Schule und Familie tragen sollten und die ein breites Publikum erreichten. Carlo Schmidt hat mal in seinen Memoiren geschrieben, als Kind habe es bei ihm nur zwei Dinge gegeben, die immer auf dem Tisch am Wochenende lagen, nämlich die Flottenkalender und die Missionskalender. Passt auch zusammen. Missionsschrift, ja, das haben wir schon. Die Forderung nach einer gebührenden Berücksichtigung der Mission an den Universitäten und im Schulbereich war, wie der katholische Lehrerverband betonte, angesichts der Tatsache, dass die schwarz-weiß-rote Flagge über weiten Gebieten Asiens und Afrikas wehte, nicht nur eine religiöse, sondern auch eine, Zitat, wichtige nationale Sache. Seit 1909 fand die Missionskunde auf den Druck der Mission hin Aufnahme in den Lehrplan des am 20. Oktober 1908 eröffneten Hamburger Kolonialinstitutes, eine Anerkennung ihrer kolonialen Nützlichkeit und ihrer Verdienste, die der englischen Mission etwa weder im Royal Colonial Institute noch vom Imperial Institute in London jemals zuteil wurde. So viel zum ersten Punkt. Zweitens, Missionen deutscher Kolonialstaat. Nachdem bis 1889-90 unter dem Druck der internationalen Verträge, vor allem aber auch aus der Erkenntnis der Nützlichkeit aller Missionen in den Kolonien heraus, selbst für die Katholiken alle Fesseln in den Kolonien selbst gefallen waren, beabsichtigte der Kolonialstaat seine Zusammenarbeit mit den Missionen beider Konfessionen auch institutionell zu regeln. Ich will das mal nur einfach kurz zusammenfassen. Es werden also sogenannte Mittelsmänner eingerichtet, Leute, die auch im Scharnierbereich zwischen Staat und Kirche stehen, die in der evangelischen oder katholischen Kirche besonders sich hervortun und die gleichzeitig einen Sensus für Kolonien haben. Die werden nun zu Mittelsmännern ernannt und die leiten nun die Wünsche der Mission an den Staat weiter und die Wünsche des Staates an die Mission. Und das ist natürlich ein Transmissionsriemen gewesen, der, wenn man jetzt mal von der Praxis auch der Mission ausgeht, einen Effekt gehabt hat, koloniale Konflikte, die es reichlich gegeben hat, von denen wir ja gehört haben, zu minimieren oder zu kaschieren. Das fing also vielleicht mal damit an, um die Praxis kurz einzuschieben. Ein Missionar hatte ein wirkliches Vergehen eines Kolonialbeamten aufgedeckt, meldete das an seine Missionsleitung. Dann hat die Missionsleitung schon mal sehr vorsichtig optiert, hat meistens den Namen schon mal weggelassen, hat gesagt, in Kamerun ist das und das passiert, aber hat den Namen weggelassen. Dann ging das an die kolonialen Mittelsmänner, die haben dann Kamerun auch noch weggelassen, die haben nur gesagt, ja, ab und zu kommt in den Kolonien etwas vor. Da sollte man darauf achten, dass die Beamten vielleicht nicht den und den Fehler machen. Das war im Grunde genommen, wenn man jetzt von der Realität dieser Mittelsmänner ausgeht, das, was sie geleistet haben. Und ähnlich verlief das auch im Kolonialrat. Missionare waren nun auch im Kolonialrat, einem beratenden Gremium des deutschen Kolonialstaates 1890 eingerichtet, beteiligt. Sie saßen da mit zwei, später vier Vertretern. Auch hier hatten sie in der Regel keine Chance, tatsächlich kolonial etwas zu bewegen, wenn es etwas zu kritisieren gab. Aber meistens hat man nicht kritisiert, sondern hat sich durchaus im Einklang mit den Kolonialvertretern befunden. Und ähnlich war es dann schließlich, wenn Sie den Kolonialrat auf die regionale oder die koloniale Ebene transformieren, in den sogenannten Gouvernements und Bezirksräten. Auch da haben Missionen nahe mitgearbeitet, da war ihre Einspruchsmöglichkeiten waren vielleicht etwas größer, sie waren konkreter, aber letztlich habe ich aus den Akten keinen einzigen ernstlichen Konflikt herauslesen können. Geradezu dann auffällig, um auch die Perspektive der Einheimischen mal einzubringen, war natürlich dieses Bündnis von Kolonialstaat und Missionar, wenn Missionar als Gerichtsbeisitzer auftraten bei Prozessen. Denn da saß also da vorne der europäische Amtmann, also in diesem Falle der Deutsche, haben wir ja gehört, dass die Legislative, Exekutive und Jurisdiktion in einer Hand der Bezirksamtmänner und anderer Beamter lag. Und in dem Falle saß also auch ein Missionar mit am Tisch und musste natürlich auch im Zweifelsfalle ein nicht gerechtes Urteil mit vertreten. Im Zweifelsfalle ist er dann eben überstimmt worden. Auch das sollte man berücksichtigen. Jedenfalls war der Kolonialstaat so mit der Arbeit der Missionen zufrieden, dass er ihnen den Missionen in den Kolonialgebieten eine ganze Reihe von Vergünstigungen gewährte. Unter anderem besaßen alle Missionsgesellschaften einen 20-prozentigen Rabatt auf allen Schiffen des Reiches, also auf allen Linien, Börmann-Linie, was immer, und in einigen Bereichen sogar in Ostafrika sogar Freifahrtscheine. Sie konnten sich also zwischen ihren Stationen bewegen, ohne etwas bezahlen zu müssen hier. Das war sicherlich auch eine ganz beachtliche Vergünstigung. Weitere Vergünstigungen waren etwa, dass Missionare nicht zum Wehrdienst eingezogen werden brauchten, wenn sie nachweisen konnten, dass sie für das Vaterland an der kolonialen Front tätig waren. Das hat zum Schluss sogar dazu geführt, dass die Missionen so intensiv Anträge auf Befreiung vom Wehrdienst gestellt haben, dass das Kriegsministerium 1908 gesagt hat, jetzt ist aber Schluss, wir können nicht alle vom Wehrdienst befreien. Trotzdem hat man weitgehend weiterhin auch alle Missionare, vor allen Dingen durch die Sprecher des Zentrums, die höchst einflussreich waren, ja in der ganzen im ganzen kolonialen Bereich, der Prinz von Arenberg und Erzberger, die bewirkten dann schon, dass gerade für die Katholiken hier Befreiung weiterhin vorkam. Es gab andere Bevorzugungen der Mission, zum Beispiel billige Überlassung oder Schenkung von Waren und Gebäuden, Bereitstellung von Transportmitteln und die Hilfe bei der Anlage von Stationen, insbesondere bei der Wiederaufrichtung nach Zerstörungen, nach einem Aufstand. Von den Kolonialkriegen profitierte die Mission mitunter dadurch, dass der Kolonialstaat die Abgabe von Land an sie in die Friedensbedingungen aufnahm und Kriegsgefangene für die Arbeit auf ihrem direkt noch dazu, dann können wir es. Nein, lieber erstmal zu anderen. Erst passt zusammen. Ja. Wenn es nicht verloren geht, das lässt sich auch insofern vor allen Dingen gut beantworten, weil Herr Blei und Herr Schmidt in gewissen gerade ja die ähnliche Fragen gestellt haben, nämlich nach der kleinen Opposition, die es selbstverständlich gab und die möglicherweise in meinem Vortrag etwas ausgefallen ist, aber auch deshalb, weil ich trotz dieser Opposition, die ich Ihnen gleich gegenüber zugeben werde, dass trotzdem die einheitliche Linie deshalb nicht in größerem Umfang gestört wird. Aber es hat sie gegeben. Es ist das, was Sie die kleinbürgerliche Opposition zum Teil nennen, die ja 1960 bei den Kolonialskandalen auftaucht, Leute wie Röhren und wie sie heißen, und die ja mit dem Kolonialstaat dann auch, und auch Erzberger kurzfristig, wobei Erzberger, das ist schon ein ganz gewaltiger Populist und der weiß, was er tut. Das ist ein politisches Spiel bei ihm, aber bei Röhren anderen, dieser konservative Standpunkt der Missionare. Den ist die Modernisierung durch das Deutsche Reich, dieser Nationalprotestantismus, diese Anlehnung unter der Führung von Lieber im Zentrum an den Reichsgedanken, auch an das protestantisch-liberale Kulturmilieu, das geht ihnen zu schnell, das geht ihnen zu weit, da sind sie in Opposition und dann bringen sie ja so einiges Kolonialskandale auch zur Sprache und da eckt dann plötzlich, eigentlich ist es das erste Mal in diesem Umfang auch der Kolonialstaat mit der Missionspartei an. Aber das ist wunderbar aus den Akten, dieser ganze Konflikt zu rekonstruieren und nachzulesen, wie das bürgerliche, großbürgerliche Zentrum in Zusammenarbeit mit dem Vatikan dieses Problem löst. Denn diese Leute wie Röhren und auch die Missionspartei sei, in dem Fall sind es vor allen Dingen Steiler-Missionare, die damit arbeiten, werden zurückgepfiffen von Rom. Kriegen geradezu einen auf den Deckel, wenn ich das mal etwas salopp formulieren darf, weil sie Opposition gegen den Kolonialstaat machen. Also von daher, die hat es gegeben, diese Opposition, das war alles zu großbürgerlich, zu imperialistisch, aber dahinter standen oft ausgesprochene Kleinbürger, da ging es um Benachteiligung bei Beförderung. Das war ja der Anlass für den ganzen Konflikt überhaupt, dass irgendein untergeordneter Beamter nicht mehr gefördert wurde und dann diese ganzen Schiebereien der Firma Tippelskirch und andere an die Öffentlichkeit gebracht hat über Erzberger. Und Erzberger hat das für seine politische Karriere genutzt. Also die Gruppe ist etwas kleiner. Die Dissidenten, die sind ja nach meinen Forschungen jetzt plötzlich dann auch von Herrn Loth und anderen entdeckt worden. Die gibt es natürlich. Und es hat Fälle gegeben in der Basler Mission, etwa in Kamerun hat ein Basler Missionar gesagt, der deutsche Kolonialstaat enteignet hier die Einheimischen, er behandelt sie äußerst schlecht und so weiter. Und er war innerhalb von 3 Monaten abgezogen, nach Hause geschickt und durfte dort irgendwas machen, im Basler Missionshaus, was auch immer. In dem Fall ist er, glaube ich, sogar rausgeflogen, weil er nicht mitgemacht hat. Das heißt, Opposition wurde grundsätzlich, die es gab, wurde aber in der Regel beseitigt. Meistens sehr geschickt, durch Beförderung nach oben oder nach außen. Eine andere, sehr interessante Frage, und das ist auch wieder ein eigenes Kapitel wert, Missionare und Siedler. Da bestand ein ausgesprochener Konfliktkurs. Siedler, mit Ausnahme ganz weniger frommer Siedler vielleicht, standen zur Mission in absoluter Ablehnung und umgekehrt auch. Die Missionare haben in ihren Briefen immer von dieser korrupten Bande gesprochen, den Siedler mit dem Alkohol, mit der Ausnutzung, in die Kirche gehen die ohne dies nicht und so weiter. Das war die eine Seite. Die zweite Seite war, es kam geradezu zu einer Trennung innerhalb der Mission gegenüber Siedlern von einheimischer Mission. Das heißt, einige Missionare waren zuständig für die Siedler und fungierten so quasi als Pastoren, sonntags in die Kirche gehen, und die anderen als Missionare und gingen in die einheimischen Siedlungen oder was immer. Und das Thema Rassismus ist ja einartigerweise noch nicht aufgetaucht, wird sicherlich gleich noch kommen, aber das darf ich dann schon mal vorwegnehmen. Südwestafrika, die Siedlungskolonie überhaupt in Deutschland, da war es so, dass Missionare der Rheinischen Mission, die hier führend waren, um 9 Uhr morgens, sagen wir diesen Raum hier, einen Gottesdienst machen, nur für weiße Siedler, durfte kein Schwarzer rein. Um 10 Uhr war der Gottesdienst zu Ende oder 10:30 Uhr, dann kam Angestellte der Mission und wischten jeden einzelnen Stuhl ab, und um 11 Uhr begann der Gottesdienst für die Afrikaner. Das war dann genau das, was Sie wahrscheinlich angesprochen haben, Herr Schmidt. Ich habe es jetzt, möchte eben doch lieber Fragen noch zulassen, deshalb ja, habe ich ganz kurz Menge. Also ich muss versuchen, ganz schnell auch noch zusammenzufassen. Also Sie haben ja bestimmt. Allora, esisteva, ho detto una cosa, il professor Corinda, che esisteva in realtà una opposizione piccola, del tipo piccolo borghese nel movimento cattolico, nel Reich, però questi critici non hanno avuto molto successo nel partito del centro perché sono stati criticati o addirittura divietati di parlarne di più da Roma e anche dal leader del centro. E lui ha parlato, a seconda dei sensi, anche che hanno avuto la stessa esperienza di sentire, che sono state delle colonie, hanno criticato lì il carattere della missione, anche loro non hanno avuto molto successo, dovevano ritornare quasi subito in Europa. E poi al terzo lui ha parlato anche di una secca separazione fra chiesa delle missioni e chiesa degli Siedler nelle colonie tedesche, e proprio anche nelle chiese, non sono state insieme in certi punti i neri e i bianchi, diciamo così, coloni. Ecco, adesso ci sono ancora quattro interventi, dottor Russo, dottor Ponzi, di me e dottor Onofrio. Forse si dovrebbe pregare di concentrarsi molto perché è tardi, è l'una e dobbiamo... Sì. Allora, lei ha parlato della sfida tra in questo senso la storiografia francese, praticamente il viaggio di Guglielmo secondo può aggiungere un momento importante. Volevo sapere cosa ne pensa lei. E d'altro canto si registra, mi sembra, anche della stampa. Forse la provincia che fa un attacco per quanto ha detto l'altro francese, sono sicuro di questa cosa. Qual è il ruolo dell'Italia in un'eventuale politica religiosa dello Stato? Si può parlare di una politica religiosa, quindi che completa anche per esempio Gerusalemme e i missionari, non solamente le loro tedesche, ma se è più importante la divinità dei missionari nelle colonie. Also ich habe es nicht ganz hundertprozentig jetzt verstanden. Sie gehen aus von der berühmten Jerusalem- oder Nahen Ostreise von Kaiser Wilhelm II. Jahr 1899. 98, entschuldige. Der ich noch eine Frage stellen wollte, aber ich weiß jetzt nicht mehr. Ob und in welcher Weise diese Reise, die von den Franzosen sehr aufmerksam gesehen und kritisiert wurde, sie zusammenhing oder ob das irgendeine Wirkung hatte, auf das eine veränderte Wirkung hatte auf das Missionsprogramm der Kirchen in Deutschland. Sì. Ma esiste un libro di un israeliano, di Alex Carmel, il quale dice che sia proprio stato un viaggio religioso privato del Kaiser. È molto fondato questo. Però per esempio che in Francia nasce il comité la défense del Papa, ossia di New York, espressamente dice questo viaggio come sì. Allora lo sapete se cosa scrivo aggiungimento del governo, non so che è un termine che si scrive. Un politico programma gewesen wäre, dass also auch sozusagen noch in dieser Absprache mit den Missionen im Nahen Osten gestanden hätte. Ich habe nur auf das Buch von Alex Carmel hingewiesen, der das ja widerlegt eigentlich nicht. So, das ist meine Meinung. Ja, hallo, Professor Ponzi. Della colonizzazione tedesca o solo dopo il 1900? Questo chiede Ponzi. Sì, i cattolici, missionari, schon seit 1840, 1840, no, 1985, quando c'è l'inizio della dominazione coloniale. Sì, sì, von Anfang an, also Freiheit. Also, passa in questo tondici. Dalla conferenza di Congo, no? La conferenza del Congo? Sì, no, appunto, si parla di quella. Cioè, superata la fase Kulturkampf, vorrebbe dire, forse, sì, sì. Ecco, superata la fase Kulturkampf, ja, ja. Meglio, forse così. C'era una l'importanza per l'amministrazione pubblica. La seconda, c'erano delle versioni non tedesche nelle colonie tedesche. Society for Promotion of Christian Knowledge, per una missione. Mi interessa se c'era una collaborazione tra gli israeliani o se si può. Sì, pure per quanto tu non lo fai proprio. Dann auch schnell machen. Bei der ersten Frage will ich nur einen Satz sagen und dann Ihnen einen Vorschlag machen. Es gab ein Missionsprogramm. Die Missionen standen in den Startlöchern. Das ist mit den Missionen zum Teil abgesprochen worden. Die Katholiken haben ja eine Kirche geschenkt bekommen, die Dormitio Santa Maria. Ja, so. Also jedenfalls die Dormition, die letzte Ruhestätte Maria. Das Programm. Der Kaiser hat es den Katholiken geschenkt und das waren politische Gäste und es ging gegen das französische Kultusprotektorat. Und der Erfolg, um den Satz noch hinzuzufügen, der war äußerst gering. Es gab keinen großen Missionsaufschwung. Araber, der Islam ist sowieso missionsresistent, um das Wort zu gebrauchen, und da hat man sehr wenig Erfolg gehabt. Aber ich mache Ihnen noch einen Vorschlag. Ich habe einen sehr ausführlichen Aufsatz genau über dieses Thema geschrieben, in der Festschrift für meinen Lehrer Gollwitzer. Ich darf mir erlauben, Ihnen den Titel mal zu geben, und dann sparen wir hier etwas Zeit. Und Sie können es nochmal nachlesen. Ja, einverstanden? Okay. Zweite ich weiß nicht, wer jetzt der zweite Redner war, ja. Drei Fragen gestellt worden, ob die Katholiken von Anfang an in den Missionsgebieten Freiheit hatten, also ab 84. Es gab gar keine deutschen katholischen Missionen in den Gebieten, weil es gab Kulturkampf und Mission war verboten, und vorher gab es keine katholischen Missionseinrichtungen. Die Steiler mussten sogar nach Holland ausweichen. Alle katholischen Missionen in deutschen Kolonien waren Franzosen oder Italiener. Von daher ging es nur darum, ob die deutsche Kolonialregierung sie weiter arbeiten ließ. Und da taucht ja irgendwo noch auch von jemand die Frage auf, wie sah es denn mit den Ihnen, glaube ich, wie sah es mit fremden Missionen aus? Da hat es ständig Konflikte gegeben. Und wenn ich da auch die allgemeine Tendenz nur zusammenfassen nennen darf, der deutsche Kolonialstaat hat alles daran getan, fremde Missionen zu verdrängen und bei den katholischen Missionen sie zu nationalisieren. Die Padri Bianchi zum Beispiel in Ostafrika waren Franzosen. Dann kam der Kolonialstaat und dann hat man alle weißen Väter eben zu Deutschen gemacht. Und die waren immer noch Padri Bianchi, aber es waren eben Deutsche. Und das war die Politik. Kann man relativ gut und einfach beantworten. Es gab dann auch Konflikte, bei denen die nicht gegangen sind, englische Missionen, da ging es ab und zu nicht so gut und so einfach. Bei Katholiken lief das relativ problemlos. Da hat es Konflikte gegeben, große Konflikte. Zweite Frage von Ihnen, Emanzipation, Kolonialismus, ich würde noch hinzusetzen, Imperialismus, es sind ja nicht nur die Kolonien, es ist ja die Flottenbegeisterung, es ist alles, was als Imperialismus eine Rolle spielt, ist auch eine Modernisierungsideologie gewesen, erst recht für Katholiken. Über den kolonialen, den imperialen Weg, ja, habe ich mal in einem anderen Aufsatz formuliert, wandern die Katholiken in das deutsche Kaiserreich. Das ist ein ganz zentraler Punkt, der ist überhaupt nicht zu bestreiten, das ist überall gelegen. Dann Drittes Reich, da ist es nun im Gegensatz zu den Italienern ganz anders. Da haben die Deutschen eben nicht mit dem Faschismus zusammengearbeitet, die Mission. Sie wollten zwar über den Faschismus ihre Kolonien wieder haben, haben gesagt, wenn die Nazis an der Macht sind, vielleicht kommen wir dann auch wieder in unsere Kolonialgebiete. Und manche haben sich da sehr weit nach vorne bewegt, aber es gibt keine Vorhut von Seiten der Mission, wie das im italienischen Fall Abessinien-Fall ist. Da gibt es keine deutschen Katholiken. Und die Nationalsozialisten waren viel zu engstirnig, Kirche war für sie weit weg. Das waren die drei Fragen. Dann hatte ich zwei Fragen, Missionare in der Administration, das war, glaube ich, bei Ihnen. Die waren am Anfang, könnte man fast sagen, Art Kolonialbeamte. An vielen Gegenden, wo gar kein deutscher Beamter war, da sammelten die Missionare die Steuern ein. Und sie waren Dolmetscher, sie haben sehr viele Arbeiten für das Gouvernement gemacht, aber im Zuge des Fortschreitens von Verwaltung, von kolonialer Verwaltung, wurden sie immer weiter rausgedrängt. Und der sich säkularisierende Staat konnte es natürlich nicht akzeptieren, dass Missionare da noch eine Rolle spielten. Also je weiter fortgeschritten, umso weniger hatten die Missionare in dem Bereich zu sagen. Nicht-Deutschen habe ich schon dazu gesprochen. Und bleibt noch die eine Frage über Deutschtum, Christentum. Die Frage, die Sie gestellt hatten, Deutschtum, Christentum, ja, nicht völkisch. Das ist einfach eine Kategorie mehr, das ist von der Qualität her anders zu sehen. Völkisches Denken im Ansätzen bei einzelnen protestantischen Missionaren, kann man es nachweisen. Aber ansonsten ist das eher dieses kulturelle Überlegenheitsgefühl. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ich sage jetzt mal etwas problematisch, aber viele die Ideen von 1914, alles das spielt damit. Und wir Deutschen, wir haben was zu sagen der Welt. Mission civilisatrice, würden die Franzosen sagen. Das war dahinter, steckte dahinter. Völkisch nicht. Hallo, es ist Eva in Realität, bitte Professor Grünter. Qualsiasi che un programma dal governo per la missione, e lui ha parlato di questo tono del Kaiser, della Chiesa, del Domizio, esiste sempre ancora, Giuseppe. Di questo fatto lui ha scritto un articolo e non voleva parlare di ciò qui. Secondo punto, la missione cattolica, queste sono le domande di professor Fonzi, non esiste? Una missione cattolica tedesca non esisteva in realtà prima di 1945 e anche nei primi anni delle colonie tedesche ci sono state missioni straniere, francesi, italiani, forse anche inglesi, ma non tedesche. E poi c'è stata proprio, questo è venuto dal governo, c'è stata una tendenza di una nazionalizzazione delle missioni, cioè per esempio i padri bianchi. Il primo tempo sono stati tutti francesi, pian piano sono stati sempre di più tedeschi. Colonialismo oppure imperialismo, anche questa è stata una domanda del professor Fonzi, anche in Germania, come da parte anche in Italia, in realtà, e questo ha sottolineato molto il professor Gründer, c'è stata anche una via di emancipazione, di nazionalizzazione dei cattolici nello Stato nazionale in Germania. Ultimo punto del professor Fonzi, nel Terzo Reich non abbiamo lo stesso sviluppo come nel caso d'Italia, forse si deve anche vedere che non ci sono più le colonie in Germania, le missioni cattoliche non hanno collaborato direttamente con Hitler, non sono state, diciamo, un'avanguardia del colonialismo e imperialismo di Hitler. Sì, queste sono state la sua domanda, missionari, per esempio i famosi padri bianchi, erano all'inizio quasi i funzionari dello Stato coloniale tedesco, in primo tempo. Però pian piano il processo della, diciamo, della consolidazione delle colonie sono messi fuori di questa funzione sempre di più, e poi abbiamo questa costruzione della quale abbiamo parlato ieri. Ah sì, poi il sentimento, che sia esisteva un sentimento, un völkisch sentimento, e questo, a questo punto ha detto il professor Gürtel che in realtà sono stati pochissimi missionari con un'ideologia di questo tipo, però esisteva un eliceo di un germanicesimo cristiano, di una superiorità civilizzatrice della razza europea, diciamo così, in questo senso sì, ma non direttamente nazionalista nel senso di völkisch. Perfetto. Ich hoffe, dass ich alles zusammengefasst habe. Grazie infinite. E un applauso anche al professor Schieder, che ha diretto.